بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوكبة الله دمهند بلتن الله زيقن هايل محمد صلى الله عليه وسلم. Wir machen da weiter, liebe Geschwister, wo wir gestern begonnen haben, und zwar mit dem ersten Hadith von Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, in dem er am Anfang sagte: Innama al-a'malu bin-niyat. Und die Aussage Innama al-a'malu bin-niyat kann auf verschiedene Arten und Weisen übersetzt werden. Und eine der Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen, oder diesen Satz zu übersetzen, würde wie folgt lauten, dass die Taten werden nur mit Absichten berücksichtigt. Taten werden nur mit Absichten berücksichtigt. Das heißt, Taten, für die es keine Absichten gibt, die werden nicht berücksichtigt. Das ist genauso, wie man im Arabischen sagen würde, إِنَّمَا اعْتِبَارُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ. Die zweite Art, diesen Satz zu übersetzen, ist, dass man sagt, jede Tat wird mit einer Absicht verrichtet. Das heißt, es soll ausgesagt werden, ein Mensch kann gar nicht etwas tun, ohne etwas dabei zu beabsichtigen. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, was bedeutet, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Du kannst hier kommen. Mach sein gutes Vorbild, barakallahu fik. Jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Diesen Hadith, wenn wir uns ihn verinnerlichen, merken wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Mensch war, der sehr gut reden konnte. Und wenn wir die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlichen, merken wir, dass seine Worte geordnet sind und nicht durcheinander sind. Denn dieser ganze Hadith besteht im Wesentlichen aus vier Sätzen. Der erste Satz ist eine Feststellung. Der zweite Satz ist nach manchen Ulama eine Betonung. Der dritte Satz ist ein Beispiel für jemanden, der das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dir verlangt, richtig umgesetzt hat. Und der vierte Satz ist ein Beispiel für jemanden, der den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht richtig umgesetzt hat. Und manche Gelehrte sagen, der erste Satz bedeutet, alle Taten werden mit einer Absicht verrichtet. Und der zweite ist sozusagen eine andere Aussage, die sich unterscheidet und die bedeutet, eine Aufforderung bedeutet, dass die Taten mit Absichten verrichtet werden sollen. Oder besser gesagt, dass jeder Mensch das erhält, was er beabsichtigt hat. In diesem Hadith, liebe Geschwister, gibt es verschiedene Überlieferungen. Und in manchen Überlieferungen heißt es, alle Taten oder die Taten werden mit Absichten verrichtet. Und in manchen Überlieferungen heißt es, die Taten werden mit einer Absicht verrichtet. Also im Singular und im Plural. Und die Gelehrten haben gesagt, dass der Singular passt deswegen, weil die Taten sind vielzählig, sind viele. Aber das Herz ist ein einziges. Und deswegen hier der Singular. Allahu a'lam. Es wird erzählt, dass es einen Mann gab, der wie die anderen ausgewandert ist, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina. Aber diese Person hatte nicht zum Ziel Allahs Wohlgefallen, sondern sie ist ausgewandert, um eine bestimmte Frau zu heiraten. Die Frau hat zu ihm gesagt, pass auf, wenn du mich unbedingt heiraten willst, dann musst du auswandern nach Medina. Und das war der Anlass für ihn auszuwandern. Und sie sagen, dass deswegen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dieses Beispiel gewählt hat. Und die Frau heißt Qais und deswegen nennt man diesen Mann Muhajir Qais. Das heißt, derjenige, der wegen der Mutter von Qais ausgewandert ist. Und hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, indem er ein bestimmtes Problem lösen will. Dieses Problem hat er zweifellos gelöst. Gleichzeitig hat er die Person, um die es ursprünglich ging, nicht erwähnt und nicht bloßgestellt. Und gleichzeitig hat er es geschafft, sallallahu alaihi wasallam, dass die Person, die ursprünglich gemeint ist, weiß, worum es geht. Weil sie ihretwegen sozusagen dieser Ausspruch gemacht worden ist. Und das ist, wie gesagt, eine vorzügliche Art, wie man Da'wah macht und wie man ein Problem löst unter anderen Menschen. Denn ihr wisst, jeder Mensch, kein Mensch mag es, bloßgestellt zu werden. Kein Mensch mag es, dass die anderen seine Fehler kennen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in zahlreichen Hadithen nicht den Namen der Person erwähnt. Es gibt doch einen vierten wesentlichen Grund dafür. Und zwar, es gibt eine Regel, sie lautet Al-Ibratu bi'umum al-lafzi la bi-khusus al-sabab. Das bedeutet sinngemäß, es geht prinzipiell um den allgemeinen Wortlaut. Es geht um die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er aussagen will. Und es geht nicht um den konkreten Anlass. Ob die Person jetzt Abdullah hieß oder Ahmad oder Ali oder wie auch immer, der ausgefallen hat, das spielt doch gar keine Rolle. Deswegen, es geht hier um den konkret, es geht um die allgemeine Regel, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier aussagen möchte. Es gibt einen nicht-muslimischen englischen Literaturwissenschaftler, auf Arabisch heißt er Thomas Carlyle, der hat etwas gesagt über die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte sinngemäß, jedes Wort, das, und das müssen wir uns verinnerlichen, weil manchmal hört man einen Hadith, man macht sich aber nicht bewusst, welche Weisheit hinter dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam steckt. Dieser Mann sagte, jedes Wort, das aus seinem Munde herauskam, war von höchster Weisheit. Und ich bin mir sicher, dass er sehr oft zu schweigen pflegte. Und zwar immer, wenn es keinen Grund gab, keine Notwendigkeit gab zu reden. Wenn er aber dann gesprochen hat, dann waren seine Worte voller Anstand und Weisheit und Ikhlas. Und er hat niemals ein Thema angesprochen, niemals eine Problematik angesprochen, ohne diese Problematik dadurch, das heißt durch seine Worte, zu lösen. Und durch seine Worte hat er jeglichen Zweifel beseitigt. Und er hat die und dann sagt er, am Ende sagt er, dieser Literaturwissenschaftler sagt, und so soll man sprechen und nicht anders. Na. Wenn wir auch verinnerlichen, merken wir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer für Allah und seinen Gesandten ausgewandert ist, der ist für Allah und seinen Gesandten ausgewandert. Was soll damit gemeint sein? Gemeint ist, wer für Allah subhanahu wa ta'ala ausgewandert ist hinsichtlich seiner Absicht. Der ist für Allah ausgewandert im Sinne von, der bekommt auch tatsächlich die Belohnung von Allah. Deswegen, der erste Satz hört sich zwar genauso an wie der zweite, mit dem ersten ist aber die Absicht gemeint, von der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith von Anfang an spricht. Und beim vierten Satz, das zweite Beispiel ist, da sagte er, wer ausgewandert ist, um etwas Weltliches zu erlangen, oder um eine Frau zu heiraten, der ist, sagte er sallallahu alaihi wasallam, der ist eben ausgewandert für das, weswegen er ausgewandert ist. Es ist nicht einmal wert, sagen die Ulama, Der Prophet hat den Satz nicht zu Ende gesprochen quasi, weil es nicht wert ist, solch ein die Absicht oder die Belohnung solch einer Person zu erwähnen, weil sie nichtig ist. Das heißt, der Satz wäre viel zu lang zu sagen, wer ausgewandert ist, um etwas Weltliches zu erlangen oder eine Frau zu heiraten, der ist ausgewandert, um etwas Weltliches zu erlangen oder um eine Frau zu heiraten. Das ist es nicht wert, denn seine Absicht war schlecht und so wird er nichts bekommen für das, was er gemacht hat. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir zahlreiche Dinge. Die Tatsache, dass unsere Taten auf Absichten basieren, ist eine wesentliche Sache in unserer Religion. Denn durch die Absicht unterscheidet man bei einer Tat zwischen einer Gewohnheit und einem Gottesdienst. Zwei Personen, beide essen von morgens bis abends nichts. Die eine macht es aber für Allah als ein Gottesdienst, das heißt, sie fastet, sie macht Siyam. Die andere Person, sie macht das, um Diät zu machen. Am Ende des Tages, die eine Person kann sagen, ich werde für Allah belohnt, inshallah, und die andere kann das niemals von sich behaupten. Das ist also die erste Möglichkeit, die erste Sache, wie wir unterscheiden, oder der erste Vorteil von der Absicht, indem man unterscheidet zwischen einer Ibadah und einer Ada. Anderes Beispiel, eine Person, sie legt sich abends schlafen, damit sie am nächsten Tag arbeiten geht, rechtzeitig. Diese Sache ist in Ordnung und ist mubah. Und wenn sie aber noch ihre Absicht hinzufügt, dass sie das macht, indem sie ihrer Pflicht nachkommt, weil zur Pflicht eines Ehemannes gehört es, für seine Familie zu sorgen, wenn er das also mit der Absicht macht, dass er seiner Pflicht nachkommt, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde, dann wird er zusätzlich zu seinem Schlaf belohnt. Und dann wird dieser Schlaf ihm als gute Tat bei Allah azza wa jall angeordnet. Deswegen sollte jeder Mensch immer danach schauen. Du kannst sozusagen deinen ganzen Alltag für Allah subhanahu wa ta'ala machen, nur mit der richtigen Absicht. Auch das Streben nach Wissen, sei es die Schule, sei es die Universität oder was auch immer, kann alles verbunden werden mit dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der gläubige Mensch verschwendet seine Zeit nicht. Und eine Person, die das macht, sie ist tatsächlich ein wahrhaftiger Diener Allahs, weil sie dient Allah subhanahu wa ta'ala 24 Stunden lang, sogar im Schlaf. Auch aus ein weiterer wesentlicher Nutzen aus den Absichten ist, dass man auch eine Ibadah unterscheidet von einer Pflicht und von einer Freiwilligen. Eine Person, die zwei Raka'a verrichtet in der Morgendämmerung, es kann sowohl ihr Fardgebet gewesen sein, es kann aber auch ihr freiwilliges Gebet gewesen sein. Und der Unterschied im Wesentlichen ist die Absicht, die diese Person gehabt hat. Das heißt, jede Ibadah hängt von unserer Absicht ab. Ebenfalls lernen wir aus diesem Hadith, dass es um die Absicht im Wesentlichen geht und nicht um das, was man gesagt hat. Was ich damit sagen will ist, manche Leute, bevor sie eine Ibadah beginnen, sprechen sie ihre Absicht aus. Sie sagen, ich beabsichtige jetzt 4 Raka'a zu beten für Allah subhanahu wa ta'ala am 3. September im Jahr so und so viel, in der Moschee so und so, hinter dem Imam so und so, und ich bete ein lautes Gebet und ich beabsichtige und so weiter und so fort. Das heißt, diesen Satz, den kann man unendlich lange in die Länge ziehen. Und unabhängig davon, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hat, aber diese Aussage spielt keine Rolle. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat und nicht das, was er gesagt hat. Und jeder von uns weiß, dass es sein kann, dass er etwas sagt und was anderes meint. Er sagt, ich habe das doch gar nicht so gemeint. Richtig? Und dann will man sich immer dadurch entschuldigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, in erster Linie schaut auf das, was in deinem Herzen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Tat egal ist, sondern die Tat muss auch stimmen. Beides muss stimmen. Die Tat und auch die Aussage. Aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls, liebe Geschwister, neben der Wichtigkeit der Niyya, das ist zu den Eigenschaften einer Person, die andere zum rechten Weg aufruft. Damit meinen wir in der Regel ein Da'iyah. Da'a im Arabischen bedeutet aufrufen, einladen. Und der Da'iyah heißt so, weil er die Menschen zum Weg Allahs einlädt. Dass der Da'iyah die Menschen immer auf das hinweist, was für sie gut ist in ihrer Religion und auch in ihrem weltlichen Leben, soweit er kann. Und dass er die Menschen nicht einfach dahin vegetieren lässt, und auch wenn er sieht, dass sie was falsch machen, lässt er sie einfach weitermachen. Sondern der Muslim, gerade der Da'iyah, wenn er ein Vorbild ist, dann weist er die Menschen auf ihre Fehler hin, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Denn diese Person, wie gesagt, diese Geschichte wird erzählt. Ja? Dafür gibt es keinen Isnad. Die wird erzählt, weil sie passt auch gut zu der Bedeutung des Hadithes. Aber es gibt dafür keine Überlieferungskette. Ja? Aber diese Geschichte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich hat das gesagt zu einem bestimmten Anlass. Also war da jemand, der hat einen Fehler gemacht und er hat auf diesen Missstand hingedeutet, darauf hingewiesen. Aus diesem Hadith lernen wir auch die Vorzüglichkeit der Hijra. Die Hijra gemeint ist damit die Auswanderung. In erster Linie, wenn man von Hijra spricht, meint man damit die Auswanderung der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Mekka nach Medina. Allerdings bezieht sich die Hijra bis an den Tag der Auferstehung in Bezug auf jeden Menschen, der irgendwo lebt, der seine Religion nicht ausüben kann. Wir lernen auch aus diesem Hadith, dass die Absicht einen großen Einfluss hat auf die Tat an sich, weil sie macht die Gewohnheit zu einer Ibadah. Ebenfalls, liebe Geschwister, lernen wir aus diesem Hadith, dass man immer das rechte Maß einhalten soll, wenn man andere Menschen zum Guten aufrufen möchte. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in zahlreichen Hadithen, und auch lesen wir es im Koran, zahlreichen Ayat, immer sowohl den guten Weg als auch den schlechten Weg beschrieben. Der gute Weg als eine Form, es den Menschen schmackhaft zu machen, diesen Weg zu gehen. Das nennt man Targhib. Und auf der anderen Seite den schlechten Weg erwähnt, um die Menschen vorzuwarnen, damit sie nicht dem falschen Weg verfallen. Das nennt man auf Arabisch Targhib. Wortwörtlich jemandem Angst machen. Übrigens, wortwörtlich Targhib bedeutet jemanden terrorisieren. Ja, terrorisieren bedeutet nämlich jemandem Angst, in Angst und Schrecken versetzen. Warum? Weil der Mensch, wenn er nur Frohbotschaften hört, dann verlässt er sich darauf. Das heißt, der Mensch, wenn er nur hört vom Paradies und er nur hört von der Vergebung Allahs und der Barmherzigkeit Allahs und wie groß das Paradies ist, dann er verlässt sich darauf. Und er glaubt, sicher zu sein. Aber die Eigenschaften der gläubigen Menschen ist es nicht, dass man sich sicher fühlt. Nicht einmal die Sahaba haben sich sicher gefühlt. Und wir alle kennen das Beispiel von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, der zu denjenigen Menschen gehört, denen das Paradies versprochen worden ist, und trotzdem hatte er Angst, ein Heuchler zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Da wir schon vom Begriff Hijra gesprochen haben, ist es auch angebracht, über die wörtliche Bedeutung dieses Wortes zu sprechen. Hijra kommt vom Wort Hajara auf Arabisch, und Hajara bedeutet etwas unterlassen oder etwas verlassen, auf Arabisch Taraka. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Muhajir, das heißt der wirkliche Auswanderer, so würden wir es übersetzen, aber jetzt heißt es der wirkliche Muhajir, Al-Muhajir, man hajara ma naha Allahu anhu. Ja? Das heißt also, der wirkliche Muhajir ist derjenige, der das unterlässt, was Allah ihm verboten hat. Und da lernen wir daraus, dass der ganze Sinn der Auswanderung und allem anderen ist ja gerade, dass du dem Verbotenen aus dem Weg gehst. Du kannst das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir auferlegt hat, nicht umsetzen. Du würdest ein Verbot begehen. Deswegen verlässt du den Ort, an dem du gewesen bist, um irgendwo hinzugehen, um Allahs Anordnung ausüben zu können. Deswegen ist diese Person, heißt sie ein Muhajir, weil sie das verlässt, den Ort verlässt, an dem sie sich zuvor befunden hatte. Man kann also als Muhajir gelten im sprachlichen Sinne, wenn man das, wenn man die Ortschaft verlässt, in der man seine Religion nicht ausüben kann, aber auch indem man eine Sünde unterlässt. Das ist die richtige und die wahrliche oder die wirkliche Form der Hijra, indem man das unterlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala einem verboten hat. Und ebenfalls kann es sein, dass man einen Ort verlässt, in dem viel gesündigt wird und man deswegen weggeht, weil man nicht das abbekommen möchte, was die Leute abbekommen, die sich an diesem Ort befinden. Und das bringt uns nämlich zum zweiten Hadith in diesem edlen Buch, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein Beispiel gibt davon, dafür, wie wichtig es ist, nicht nur eine reine Absicht zu haben, sondern auch wie wichtig es ist, dass man sich weit entfernt, also Hijra macht, von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam sind. Und er hat uns ein Beispiel gegeben, in dem es zeigt, dass man auch ereilt werden kann, auch ergriffen werden kann von der Strafe Allahs, wenn man sich nur aufhält mit Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam sind. Aber diese Sache möchte ich inshallah auf das nächste Mal verschieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.